Ausländische Medien berichteten vom 4. bis zum 9. Juni über das revolutionäre Wirken vom Genossen Kim Jong-un. Die Nachrichtenagenturen TASS und der Nowosti und der Radiosender Sputnik in Russland, die Zeitung Dagongbao und der Satellitenfernsehsender Phoenix in Hongkong und die Internet-Homepage Guji Gangbo Wang in China brachten die Nachricht darüber, dass sich Kim Jong-un zusammen mit den Delegierten für die Feierlichkeiten zum 70. Gründungstag der koreanischen Kinderorganisation zum Andenken fotografieren lassen und dem Konzert der Schüler »Wir brauchen niemanden in der Welt« zu beneiden beigewohnt hatte. Die senegalesische Zeitung Le Populaire meldete, dass sich Kim Jong-un zusammen mit den Delegierten für Feierlichkeiten zum 70. Gründungstag der koreanischen Kinderorganisation ein Erinnerungsfoto machen ließ. Auf der Internet-Homepage der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdosan erschien die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un die Baustelle für Sauerstoffwerk des Gesundheitswesens besichtigt hatte. Das Nationale Soziologie-Studienkomitee der Demokratischen Republik Kongo brachte auf seiner Internet-Homepage die Nachrichten darüber, dass Kim Jong-un den Bauplatz für Seifenfabrik Ryongak-san und das umgebaute Kinderferienlager Mangyongdi aufgesucht hatte. Mit diesen Nachrichten berichtete die Internet-Homepage des nigerianischen Nationalen Kim Il-sungismus Kim Jong-ilismus Studienkomitees darüber, dass Kim Jong-un die neu gebaute Fabrik für Sportgeräte Pyongyang besucht hatte. In den Massenmedien erschienen die Fotos von Kim Jong-un.